Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Sagen wir Adieu den ehemaligen Eigentümern der Kölner Privatbank Oppenheim. Adieu, Christopher Freiherr von Oppenheim. Adieu, Matthias Graf von Krockow. Adieu auch Friedrich Karl Janssen und Dieter Pfund. Alle vier waren noch im Jahr 2009 persönlich haftende Gesellschafter der Bank. Wo kann man sie künftig antreffen? Im Kölner Villenviertel Marienburg? In einem rheinischen Schloss? In New York oder Florida? Oder im Gefängnis? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Abgesang auf eine Bank. Aufstieg und Fall der Kölner Privatbank Saal Oppenheim. Ein Feature von Matthias Holland-Letz. Bonn, Stadtteil Tannenbusch. Eine Bushaltestelle. Daneben ein Imbiss namens Quick Grill. Gegenüber liegen die Wohnblocks des Immobilienunternehmens GAGFA, dem bundesweit rund 155.000 Wohnungen gehören. Noch im Jahr 2003 war die GAGFA gemeinnützig, gehörte der öffentlichen Hand. Dann wurde sie an Finanzinvestoren verkauft, für 3,5 Milliarden Euro. Ein Deal, den das Kölner Bankhaus Saal Oppenheim eingefädelt hatte. Heute genießt die GAGFA bei vielen Mietern einen schlechten Ruf. In Bonn-Tannenbusch treffen wir einen Familienvater, der im GAGFA-Haus Oppelner Straße 55 wohnt, im 7. Stock. Bei uns war der Aufzug letztens 3 Monate ausgefallen. Jetzt haben sie gerade erst vor 2 Wochen renoviert. 3 Monate ohne Aufzug. Und mein Vater ist krank, stellen Sie sich vor, der hat Bluthochdruck, also der müsste 3 Monate lang hoch und runter. Und es gibt auch viele kranke und alte Menschen, ne? Die müssen 3 Monate ohne Aufzug auskommen. Die GAGFA wiegelt ab. Der Aufzug sei 7 Wochen außer Betrieb gewesen, wegen der langen Lieferzeiten für Ersatzteile. Doch beim Mieterbund Bonn-Rhein-Sieg häufen sich Beschwerden über das Wohnungsunternehmen. Mirko Theiner, Berater beim Mieterbund Bonn. Also wir bekommen vor allem Beschwerden wegen Mängeln in der Wohnung, etwa wegen Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung, die daraus resultiert. Mirko Theiner berichtet, dass die GAGFA Mängel in ihren Häusern nur sehr zögerlich beseitigt. Nicht nur in Bonn, sondern bundesweit. Also auch aus Gesprächen, aus informellen Gesprächen mit der GAGFA hört man einfach heraus, dass sie erstens personell unterbesetzt sind und deswegen nicht in der Lage sind, den Riesenbestand zu verwalten, für den sie zuständig sind. Und dass zweitens der Eigentümer der GAGFA einfach das Geld nicht locker machen will, um die nötigen Reparaturen zu beauftragen. Vorwürfe, die die GAGFA-Pressestelle zurückweist. Wir haben genügend Mittel, um die Wohnungen auf einen vernünftigen Standard zu bringen. Erforderliche Reparaturen werden durchgeführt. Das Bankhaus Saal Oppenheim verdiente nicht nur an der GAGFA-Privatisierung. Die feine Kölner Bank mischte auch mit, als das Land Berlin im Jahr 2004 die GSW verkaufte, die gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft. Mehr als 65.000 Wohnungen gingen an Finanzinvestoren für 2,1 Milliarden Euro. Eine der führenden Privatisierungsadressen in Deutschland, nannte sich die Oppenheim Bank im Jahr 2001. Selbstzufrieden registrierten die Kölner Privatbanker unter anderem Mandate zur Vermarktung lokaler Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, Bonn und Köln. ...1789, das Geburtsjahr der Oppenheim Bank. Salomon Oppenheim Junior, ganze 17 Jahre alt, gründet ein Kommissions- und Wechselhaus in Bonn. Wichtigster Kunde, der Bonner Kurfürst. Als 1794 französische Revolutionstruppen das Rheinland besetzten, musste Salomon Oppenheim sein Geschäft völlig neu aufbauen. So die Chronik des Bankhauses. Denn der Kurfürst war geflohen, samt Hofstaat. Oppenheim sieht nun in Köln bessere Aussichten, Geschäfte zu machen. 1810. Saal Oppenheim ist mit einem Eigenkapital von 250.000 Talern das zweitgrößte Bankgeschäft Kölns. 1815 verliert Napoleon die Schlacht bei Waterloo. Köln fällt an Preußen. Die Siegermächte zwingen Frankreich, Reparationen zu zahlen. An der Abwicklung ist ein Kölner Institut beteiligt, die Oppenheim Bank. Es handelt sich um das größte Geschäft jener Jahre. Salomon Oppenheim realisiert die Aktion auf elegante und gewinnträchtige Art. Mittels Wechsel, also mit Hilfe schriftlicher Zahlungsverpflichtungen. Während die preußischen Staatsbankiers noch von einem Transport auf Pferdefuhrwerken mit Fässern voller Silbermünzen ausgehen. Langsam entwickeln sich erste Industriebetriebe. Der Handel gewinnt an Bedeutung. Salomon Oppenheim investiert in neue Technologien. 1837, Gründung der Rheinischen Eisenbahngesellschaft unter Federführung des Bankhauses. 1838, Gründung der Rheinischen Seefahrtgesellschaft. Das Bankhaus Oppenheim ist mit 10.000 Talern am Aktienkapital beteiligt. Das Bankhaus ist auch mit von der Partie, als ein ganz neuer Wirtschaftszweig aus der Taufe gehoben wird. Das Versicherungsgeschäft. 1839, die Feuerversicherungsgesellschaft Colonia wird unter maßgeblicher Beteiligung des Bankhauses gegründet. Maschinenbau, Eisengießerei, Braunkohletagebau. Überall investiert das Bankhaus, sichert sich Einfluss, nimmt Gewinnchancen wahr. Immer reicher wird die Bankiersfamilie, immer dichter das Netz ihrer Kontakte. Gefördert auch durch private Verbindungen. So heiratet Helena, eine Tochter von Salomon Oppenheim, den Pariser Bankier Benedikt Fu. Helenes Bruder Abraham vermählt sich mit Charlotte Beifuß, einer Enkelin des legendären Bankiers Rothschild. Ende der 1860er Jahre gelten Simon und Abraham Oppenheim als die reichsten Männer Kölns. Beide werden in den Adelsstand erhoben. Die Oppenheims wechseln vom jüdischen Glauben zum Christentum. Sie finanzieren den Bau der Kölner Synagoge, geben Geld für den Kölner Dom. Die Familie sammelt Kunst, stiftet wertvolle Gemälde für das Kölner Wallraf-Richartz-Museum. ...1870, Krieg gegen Frankreich. Ein Jahr darauf kapituliert Paris. Auch daran verdient die Oppenheim Bank, ebenso wie andere deutsche Bankhäuser. Das Bankhaus Oppenheim ist an der Abwicklung der französischen Reparationszahlungen von 5 Milliarden Francs beteiligt. Man bleibt aber im Hintergrund, was sich mit Blick auf die Pariser Geschäftsbeziehungen als förderlich erweist. Um 1890 bewohnen Simon Alfred von Oppenheim und seine amerikanische Frau Florence, Kosename Flossie, eine Villa am Kölner Rheinufer. Hier verkehren Adlige wie Louis Ferdinand, Prinz von Preußen. Auch Industrie und Banken, besonders die Kölner Haute Volée, waren regelmäßig vertreten mit Namen wie Pfeiffer, Langen, Rautenstrauch, Schacht, Röchling, Guillaume, Malincrot und Neven Dumont. Nachzulesen in Wägen und Wagen, dem 500-Seiten-Werk über die Geschichte der Bankiersfamilie Oppenheim. Das Buch wurde zum 200-jährigen Bankjubiläum von Saal Oppenheim in Auftrag gegeben. Auf den Inhalt habe man allerdings keinen Einfluss genommen, versichert das Bankhaus. Quadrat Ichendorf, ein kleiner Ort, 20 Kilometer westlich von Köln. Mitten im Ort steht ein Pferd aus Bronze, etwa 3 Meter hoch. Dazu Theopotes, Rentner und Mitglied im Geschichtsverein Quadrat Ichendorf. Ja, wir nennen es das springende Pferd, eine Bronzestatue von, wie gesagt, von einem springenden Pferd im Angedenken an das Gestüt Schlenderhahn. Schlenderhahn, das berühmteste Gestüt Deutschlands. Es liegt am Ortsrand von Quadrat Ichendorf. Gegründet 1869 von Eduard von Oppenheim. Bis heute gehört das Gestüt der Kölner Bankiersfamilie. Das Denkmal erinnert an die erfolgreichen Rennpferde, die Schlenderhahn hervorgebracht hat. Man bringt es in Verbindung entweder mit dem Pferd Oleander oder Lombard, was zwei der großen Rennpferde des Gestütes gewesen sind. Und wie heißt das Denkmal im Volksmund? Ja, das Pät. Ne? Oder man trifft sich und wir treffen uns dann am Pät hier. Ne? Ja, ja. Also nicht am Oleander oder am Lombard, ne, man betrifft sie am Pät. Ne. Das riesige Gestüt mit zahlreichen Koppeln ist gut gesichert. Hohe Zäune, Videokameras. Gerne hätten wir das Gelände besucht, doch die Gestütsleitung will uns nicht empfangen. Theo Potes führt uns zum Friedhof von Quadrat Ichendorf. Gleich dahinter liegt das Gestützgelände. Der 80-jährige Rentner zeigt auf eine Öffnung in der Hecke. Und wir sehen ein stattliches Gebäude aus Ziegelstein mit Walmdach. Wenn Sie von Weitem schauen, das ist der Eindruck eines fantastischen Wohnhauses, fast einer Villa, ne? Ja. In der Villa wohnen Pferde. Vor uns liegt der sogenannte Oleanderstall. Da bin ich schon mal mit einer Führung von unserem Geschichtsverein drin gewesen. Mit Edelholz verkleidet. Das ist das Wahnsinn, wie die Pferde da stehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir gehen weiter über den Friedhof. Wieder stoppt Theo Potes, zeigt abermals durch eine Lücke in der Hecke auf das Schlenderhahngelände. Ich würde sagen, das ist die beste Stelle hier auf dem Friedhof, wo man noch mal einen Blick zu dem Schloss hin hat. Denn, wie ich ja eben schon sagte, durch die ganze Einzäumung und Tore, die hier angebracht sind, kriegt man das Schloss ja gar nicht mehr aus der Nähe zu sehen. Schloss Schlenderhahn. Auch das ein Wohnsitz der Oppenheim-Familie. Angelegt in Form eines doppelten Hufeisens. Helle Fassade, graues Schieferdach. Neben dem Schloss liegt ein ganz besonderer Ort, erzählt Theo Potes. Da war auch der, oder wahrscheinlich ist er immer noch der sogenannte Pferdefriedhof. Ich glaube nicht, dass die Kadaver der Pferde dort verbuddelt worden sind, aber jedes Pferd hatte da einen Gedenkstein, also besonders von den Pferden, die dann tüchtig was durch die Rennen eingebracht haben. Auf dem Gestützgelände befindet sich auch ein Familiengrab der Oppenheims. Theo Potes weiß, wer hier beerdigt ist. Das ist einmal die Flossi, das ist also die Urgroßmutter von dem jetzigen Gestützbesitzer, von dem Baron von Ullmann. Und dann die Oma, die Gabriele. Gabriele von Oppenheim traf man in der Kirche. Die ging im Ort Besorgungen machen bei Lichius, dem Lebensmittelhändler. Theo Potes begegnete der Baronin, als er ein kleiner Junge war. Ich bin in einem Geschäft schon mal drin gewesen, da ist sie dann auch reingekommen und hat was eingekauft. Da ging man nach Hause und hat davon erzählt, ich habe die Baronin gesehen, ich habe die Gabriele gesehen, die hat bei Lichius eingekauft. Ja, das war eine Freude dann. Heute ist Georg, Baron von Ullmann, der Enkel von Gabriele, Chef des Gestüts, erzählt Theo Potes. Den sehe man nicht in der Kirche. Baron Georg von Ullmann, der hat wenig Kontakt mehr zum Ort. Also der Kontakt ist ziemlich abgerissen mit dieser Familie. Im Frühjahr 1914, vor Beginn des Ersten Weltkriegs, entscheidet das Kölner Bankhaus, einer Gruppe von Rüstungsfinanziers beizutreten. Dessen Aufgabe zielt laut Chronik, Wägen und Wagen auf die Verdoppelung des Grundkapitals der deutschen Waffen- und Munitionsfabriken. 1933. Hitler ergreift die Macht. Wir können daraus eine Lehre ziehen. Gegen diese jüdische Brut in Deutschland unabhängig vorzugehen. Was wird nun aus der Bank, dessen Gesellschafter jüdische Wurzeln haben? Was das Bankhaus für die nächsten Jahre zunächst noch schützte, war die Tatsache, dass es gebraucht wurde. Heißt es in Wägen und Wagen. Ob Finanzierung des Krupp-Konzerns oder Kapitalbeschaffung für die Reichswerke Hermann Göring, das Bankhaus ist bei der Aufrüstung Hitler-Deutschlands mit von der Partie. Später strebt die Bank an, auch von der Arisierung, dem Ausverkauf jüdischen Eigentums, zu profitieren. Sie versucht, die Ideallederwerke im besetzten Luxemburg für einen ihrer Kunden zu erwerben. Doch der Versuch misslingt. Der Historiker Michael Stürmer ist Mitautor von Wägen und Wagen. Der Geschichtsprofessor schreibt heute als Chefkorrespondent für den Axel Springer Verlag. Stürmer verteidigt das Verhalten der Oppenheim Bank. Eine Bank oder eine Firma kann nicht als Ganzes in den Widerstand gehen und sagen, wir machen da nicht mit und wir bauen um uns herum so eine kleine Sandburg, die weht der kleinste Wind weg, sondern man muss das schon sehen als eine begrenzte Anpassung mit den Wölfen heulen. Anders geht es nicht. Und je weiter sich dieser Kampf ausbreitet, umso mehr wird sich mit diesem Kampf, das mag sich das Weltjuden umgesagt sein lassen, der Antisemitismus verbreiten. Zu Beginn der Nazizeit führen die Brüder Friedrich Karl und Waldemar von Oppenheim die Geschäfte. Auch unter Hitler dürfen beide reisen. Sie erhalten Visa für geschäftliche Besuche in Schweden, Italien, Frankreich, USA, Niederlande, London. Aber diese Besuche galten nicht nur Banken und Geschäftsfreunden, Sie galt noch geflohenen Freunden und Immigranten. Friedrich Karl nutzt seine Kontakte, um jüdischen Familien bei der Flucht aus Nazi-Deutschland zu helfen. Die Oppenheims geraten unter Druck, sind das Ziel antisemitischer Hetze. Den Nazis missfällt sogar, dass im Museum ausgestellte Bilder mit dem Namen Oppenheim in Verbindung gebracht werden. Im Wallraf-Richards-Museum erregt es 1937 Anstoß, dass auf dem Rahmen von 10 Gemälden vermerkt war, sie stammten aus Oppenheimschen Stiftungen. Die Schilder durften nicht bleiben und später hat man die Bilder verkauft. Im Mai 1938 ist die Bank gezwungen, ihren Namen zu ändern. Robert Pferdmenges, der in der Nachkriegszeit zum einflussreichen Berater Konrad Adenauers aufsteigt, gehört zu den Teilhabern der Oppenheim Bank. Er rückt an die Spitze des Bankhauses. Aus Saal Oppenheim und Kompanie wird Pferdmenges und Co. Waldemar und Friedrich Karl treten in den Hintergrund. Sie bleiben aber geschäftlich aktiv, sowohl in der Bank als auch in zahlreichen deutschen Unternehmen. Zur Zeit, als die Bank den alten Namen aufzugeben gezwungen war, hatte Waldemar von Oppenheim noch 18 Aufsichtsratsmandate inne, die Hälfte davon in Betrieben des Rüstungsbereichs. Noch 1944 trägt Friedrich Karl Verantwortung beim Baukonzern Strabag. Er amtiert als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates. In 17 weiteren Unternehmen ist er im Aufsichtsrat präsent. 1943, Luftangriff auf Köln. Auch das damalige Bankgebäude in der großen Budengasse erhält schwere Treffer. Als 1944 das Attentat auf Hitler scheitert, rächt sich das Regime. Auch Waldemar und Friedrich Karl kommen in Haft. Beide überleben. Die Schreckenszeit ist vorbei, als am 6. März 1945 amerikanische Truppen in Köln einmarschieren. Obwohl die Oppenheims in den NS-Jahren schwer bedrängt wurden, verpflichten sie 1950 einen Bankier mit tiefbrauner Vergangenheit. Harald Kühnen. In der Nazi-Zeit Spezialbearbeiter für Arisierungen der Dresdner Bank. Schon 1951 wird Kühnen Teilhaber der Bank. Wir fragen Michael Stürmer, was hat die Oppenheims denn zu dieser Wahl bewogen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe keine richtige Antwort gefunden, außer, dass Herr Kühnen bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Kühnen gilt als cleverer Banker. Er ist in der Nachkriegszeit zudem Teilhaber der Privatbank Kirchholtes in Frankfurt am Main. Und sein großes Verdienst bei Oppenheim bestand darin, dass er diese Bank dann in den Oppenheim-Konzern überführt hat. Und da gab es ein Gefühl vielleicht der Dankbarkeit und der Verpflichtung. Es gab sicherlich auch Expertise, die man eingekauft hat, Augen zu. Harald Kühnen arbeitet 33 Jahre bei Oppenheim. Er macht Karriere, bringt das bis zum Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonadenschon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Die Bank heißt inzwischen wieder Saal Oppenheim. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Sie verdient am Wiederaufbau, vergibt Kredite, vor allem an Firmen, die Güter für die breite Masse herstellen. Am wichtigsten die Autounion, die später in das Volkswagen-Imperium überführt wurde. Dazu Balsen, Henkel, Kaufhof, Degussa und einige andere. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Ende der 50er Jahre sitzen die Teilhaber der Oppenheim Bank in Aufsichtsräten, Verwaltungsräten und Beiräten von 82 Firmen. Dazu zählen August Thyssenhütte, Colonia Versicherung, Köln-Düsseldorfer Rhein-Dampfschifffahrts AG, Strabag, Ufertheater AG. Die Bankenlenker erkennen auch, wann es Zeit ist, Firmenanteile zu verkaufen. In den 70er Jahren blickte das Bankhaus kritisch auf seine alten Beteiligungen an der Basalt AG und Strabag. Man sah, dass die große Baukonjunktur der Nachkriegszeit sich ihrem natürlichen Ende zuneigte. 1972 und 1978 verkauft Oppenheim seine Anteile an den beiden Baufirmen Strabag und Basalt. 1989 landet das Bankhaus einen Coup und trennt sich von der Colonia-Versicherung. für rund 4 Milliarden Mark, wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Der bis dahin größte Unternehmensverkauf in der Geschichte der Bundesrepublik. Dieses Geschäft erlaubt dem Bankhaus, sein Eigenkapital aufzustocken. Von 180 Millionen Mark auf 1 Milliarde Mark. Nach heutiger Rechnung von ca. 90 Millionen Euro auf 0,5 Milliarde. Die Colonia-Versicherung, 150 Jahre zuvor von Oppenheim mitgegründet, geht an die französische Groupe Victoire und landet später beim AXA-Konzern. Der starke Mann im Bankhaus heißt inzwischen Alfred Freiherr von Oppenheim, genannt Alfie, Sohn von Friedrich Karl, geboren 1934, Bankteilhaber seit 1964. Privat liebe er Marschmusik, verrät er Ende der 90er Jahre der Reporterin der Wirtschaftswoche. Die durfte den Banker besuchen, in dessen Villa im englischen Landhausstil, umgeben von 200 Jahre alten Bäumen. Zitat aus dem Porträt: Ich habe, so Baron von Oppenheim unbekümmert, niemals einen Schlüssel bei mir. Braucht er auch nicht, wenn er vor seinem Eingang steht. Auf ein verabredetes Klingelzeichen öffnet ihm sein treuer Butler George. Alfred von Oppenheim ist ein Mann mit vielen Ämtern. Etwa Präsident der Industrie- und Handelskammer Köln. Präsident der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer zu Berlin und Paris. Vorstand des Großen Senats des Kölner Karnevals. Auch für die Kunst schlägt Alfreds Herz, ganz wie es Brauch ist bei den Oppenheims. Er tritt als Mäzen auf, eröffnet Ausstellungen. Der Titel dieser Ausstellung meint nicht etwa, dass wir Freundschaft haben, weil wir schenken, sondern vielmehr, dass wir schenken, weil wir Freundschaft haben. Das Wallraf-Richards-Museum, Fondation Corbeau, gegründet vor 150 Jahren. Kölns erste Adresse für mittelalterliche Kunst und den Impressionismus. Werke von Stefan Lochner und Albrecht Dürer ziehen Besucher an. Ebenso Bilder von Van Gogh und Max Liebermann. So, wir sind im zweiten Stock des Museums, Barockabteilung. Unser Saal 2 ist Flandern. Andreas Blüm, der Direktor des Museums, zeigt uns ein ganz besonderes Gemälde. Und rechts, das ist vielleicht das Hauptwerk von Rubens in diesem Museum, Juno und Argus, ein auch relativ frühes, auch ganz eigenhändiges, großes programmatisches Bild, wo er seine ganze Farb- und Bildertheorie im Grunde als Gemälde offenbart. Ein goldener Wagen, ein Pfau, einige Putten und eine männliche Leiche, der getötete Argus. In der Bildmitte steht Juno, die Gattin des Jupiter. Im späten 19. Jahrhundert haben sich einige zusammengetan, um so einen Ankauf zu realisieren und darunter eben auch Mitglieder der Familie Oppenheim. Deshalb ist sozusagen dieser Teil der Oppenheimischen Bilderstiftungen noch erhalten, denn andere wurden in der Nazizeit dann wieder verkauft. In den 1990er Jahren musste ein Neubau für das Museum her. Und hier kommt Alfred Freiherr von Oppenheim wieder ins Spiel. Als Mitglied eines exklusiven Clubs von Kölner Wirtschaftsvertretern. Die bilden 1997 den sogenannten Stifterrat. Das sind in der Gründung 18 Personen und Firmen gewesen, auf Initiative von Alfred Neven-Dumont, Christians von der Deutschen Bank und Alfred Oppenheim. Die drei haben gedacht, wir müssen einen Kreis wirtschaftlich potenter Personen und Firmen zusammentragen, um dem Museum bei seinem Neubau zu helfen. Wer Mitglied werden wollte, hatte umgerechnet 125.000 Euro einzuzahlen, erzählt Andreas Blüm. Bislang brachte der Stifterrat mehr als 2,5 Millionen Euro für das Museum auf. 2001 bezog man den Neubau. Gestaltet vom Kölner Architekten Oswald Matthias Ungers. Mit dem Geld des Stifterrats wurde im Museum auch ein spezieller Raum finanziert, der Stiftersaal. Ein Veranstaltungsraum mit 250 Sitzplätzen, ebenfalls ein Werk des Architekten Ungers. Doch der Stifterrat will auch Einfluss ausüben, möglichst als Mitgesellschafter des Museums. Deshalb fordert der erlauchte Kreis, das Wallraf-Richards-Museum müsse mehr Unabhängigkeit erhalten, mehr Abstand zur Eigentümerin, der Stadt Köln. Forderungen, mit denen sich der Stifterrat bislang nicht durchsetzen konnte. Andreas Blüm erzählt, wie viel das Museum Alfred von Oppenheim zu verdanken hat. Nicht nur zu dessen Lebzeiten. Zu seiner Beerdigung, zur Trauerfeier, wurde um Spenden gebeten. Und zwar fürs Wallraf-Richards-Museum. Das Museum hat damals über 250.000 Euro nochmal extra für den Stifterrat eingenommen aus Spenden anlässlich des Todes von Alfred Oppenheimer. Er hat sozusagen auch noch über sein Leben hinaus für dieses Museum segensreich gewirkt. Wir wollen vom Museumsdirektor wissen, ist der Stifterrat auch ein Club, in dem die Oppenheims über Geschäfte gesprochen haben? In dem noch heute Deals verabredet werden? Andreas Blüm verneint. Die kennen sich ja und die brauchen jetzt das Museum nicht für die Kontakte. Die treffen sich privat wahrscheinlich öfter als bei uns im Museum. Hier der Stifterrat tagt ein-, zweimal im Jahr. Wir fragen langjährige Mitglieder des Stifterrats, wie sie das Engagement Alfred von Oppenheims erlebt haben. Ob es besondere Begebenheiten gab, an die sie sich erinnern. Doch wen wir auch ansprechen, niemand gibt uns ein Interview. Folgende Angehörige des Stifterrats sagen ab. Klaas Kleibold. Er war 33 Jahre lang in Vorstand und Aufsichtsrat der Colonia-Versicherung und deren Nachfolgegesellschaft der AXA-Versicherung. Freund des Galopprennsports. Sitzt im Aufsichtsrat des DuMont-Verlags. Hans-Wolfgang Zanders. Ehemaliger Eigentümer des Papierherstellers Zanders Feinpapiere. Lebt in Bergisch Gladbach bei Köln. Lovro Mandak. Seit 1994 der bundesweite Chef von Galeria Kaufhof. Mit Sitz in Köln. Peter Jungen. Ehemals Vorstandsvorsitzender des Baukonzerns Strabag. Ex-Schatzmeister der Kölner CDU. Heute fördert der 72-Jährige mit seiner Firma Jungunternehmer. International bestens vernetzt. Er telefoniert zwar mit dem Autor, doch Zeit für ein Interview hat er dann doch nicht. Die Deutsche Oper in Berlin. Galaabend der Deutschen AIDS-Stiftung. Gut 2000 Menschen, festlich gekleidet, sind ins Opernhaus gekommen. Sie zahlten 260 Euro für die günstigste Eintrittskarte. Die teuerste kostete 650 Euro. Renommierte Künstler treten auf, darunter die Sopranistin Simone Kermes. Was die Gala an Überschuss und Spenden bringt, das steckt die Deutsche AIDS-Stiftung in Hilfsprojekte. Für Menschen mit HIV oder AIDS in Berlin und in Südafrika. Für die AIDS-Stiftung engagiert sich auch Jean von Oppenheim, US-Amerikanerin, geboren 1941. Mit 21 heiratete sie Alfred von Oppenheim. Ihr Beruf? Kunstberaterin. Jeannie heißt sie allgemein. Jeannie von Oppenheim. Ist ja in Köln bekannt, vor allem in Kulturkreisen. Sie ist eine sehr entschiedene Frau. Die weiß, was sie will. Sie ist kurz. Sie leitet ihre Mitarbeiter sehr streng. Und sie hat ein beachtliches Durchsetzungsvermögen. Sagt Christoph Uhler, ehemaliger Chef des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Heute Vorstandsmitglied der Deutschen AIDS-Stiftung. Jean von Oppenheim habe viel für die Stiftung getan. Rund 25 Jahre lang, versichert Christoph Uhler. Ihre erste Sache war eine große Kunstauktion. Da hat sie also Künstler gebeten, Bilder zu spenden. Damals hat sie 800.000 Mark zusammengebracht. Das war also der erste große Auftritt der AIDS-Stiftung. Später erinnere ich mich an eine Versteigerung von Modellkleidern. In Köln, da haben sie um die Wette geboten. Wir erfahren, in den vergangenen 6 Jahren leitete die Baronin das Kuratorium der Stiftung. Ein Gremium, das für die Außenwirkung der Stiftung eine große Rolle spielt. Doch den Vorsitz des Kuratoriums habe die Baronin im vergangenen Juli aufgegeben, sagt Christoph Uhler. Warum? Sie hat eine bestimmte Altersgrenze überschritten. Das hat sie als Hauptgrund gebracht. Sie hat natürlich nicht über den sonstigen Hintergrund gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch nicht alles sehr ermutigend gewesen ist für sie. Was er denn meine? Ja, die Entwicklung der Bank, nicht? Und dieses selbstverständliche Echo, das eine Frau von Oppenheim immer gehabt hat, wenn sie Sponsoren angesprochen hat, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich in einer solchen Situation alles schwerer ist. Insofern hat sie unter großem Dank das Amt dann niedergelegt, aber wir wollen sie noch in einer besonderen Veranstaltung verabschieden. Zu den Gästen der Gala gehört auch der Bundespräsident mit Ehefrau. Ferner Guido Westerwelle, der Außenminister, und Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister Berlins. Und weitere Prominente aus Politik, Wirtschaft, Showgeschäft. Im Foyer feiert auch Hermann Bühlbecker, Lebkuchenunternehmer aus Aachen. Bühlbecker wird von einer langbeinigen jungen Dame begleitet. Stolz präsentiert sie ihr Kleid. Es ist ein Korsagenkleid aus Seidentaft. Mir auf den Leib geschneidert. Das ist ein schönes, changierendes, helles Goldgrün, könnte man sagen. Und die Corsage ist geschnürt mit einem goldenen Perlenband. Und es ist sexy. Auf der Hauptbühne spielt inzwischen eine Tanzkapelle. Wer ein rotes Bändchen am Handgelenk trägt, darf in die Vico von Bülow Lounge. Dort tafelt die Prominenz unter dem Logo von Mercedes-Benz, einem der Sponsoren des Abends. Es gibt Gänseleber und grünen Spargel. Außerdem Milchkalbsrücken mit Trompetenpilz-Gnocchi. Leider ist Jean von Oppenheim nicht gekommen. Eine schriftliche Interviewanfrage wies die Baronin zurück. Dem WDR-Reporter antwortete sie in holprigem Deutsch. Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich keinen Anlass sehe, Sie in Ihrem Projekt zu unterstützen. Zeit für uns hat Rita Süssmuth, die ehemalige Bundesfamilienministerin. Sie ist Ehrenvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Auch Frau Süssmuth lobt den Einsatz der Freifrau von Oppenheim. Ich möchte in einem Satz formulieren, die Baronin hat Entscheidendes für den Kampf gegen AIDS, für die Hilfe der Betroffenen geleistet, durch ihr kulturelles und soziales Engagement. Sie habe Jean von Oppenheim nie als vornehme Adlige erlebt, sondern als Menschen, sagt Rita Süssmuth. Natürlich wusste sie darum, dass sie als Baronin wahrgenommen wurde. Und was noch entscheidender war, als Teil der Familie von Oppenheim. Ich will jetzt nicht eingehen auf all die Kalamitäten, Probleme und Konflikte, die dort später waren. Aber ich möchte nicht immer in den Kleidern in der Rolle von Baronin von Oppenheim gesessen haben. Nach 1989 sorgt Alfred von Oppenheim für einen Kurswechsel. Weg von der Universalbank hin zur Investmentbank mit Vermögensverwaltung. Oppenheim wird zur Privatbank für die Reichen der Republik. Wenn Sie weniger als 5 Millionen Euro mitbringen, dann gehen Sie doch zu Ihrer Sparkasse, pflegte Alfred von Oppenheim zu sagen. Das Bankhaus dreht nun das ganz große Rad, mischt bei Firmenübernahmen mit. So verdient Oppenheim, als Daimler-Benz den amerikanischen Autohersteller Chrysler schluckt. Dann, Ende der 90er Jahre, der Börsenboom. Der Hype um den sogenannten neuen Markt. Internetfirmen und Medienunternehmen geben Aktien aus. Oppenheim begleitet die Kölner Fernsehproduktionsfirma Brainpool beim Börsengang. Brainpool produziert Sendungen mit Stefan Raab oder Anke Engelke. Auch am Börsengang der Postbank ist Oppenheim beteiligt. Hinzu kommt der Handel mit hochkomplexen Wertpapieren, sogenannten Derivaten. Weltweiter Zugang zu mehr als 6.000 Hedgefonds, wirbt die Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft, ein Tochterunternehmen der Bank. Januar 2004. Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Köln. Als Präsident der IHK ergreift Alfred von Oppenheim das Wort. Er schimpft über den Reformstau in Deutschland, beschwert sich über die Zustände in der hochverschuldeten Stadt Köln und fordert unverhohlen Privatisierung. Zitat: Köln besitzt nicht nur Wohnungen und Liegenschaften, die verkauft werden könnten, sondern auch einen Stadtwerkekonzern. Über 10.000 Mitarbeiter beschäftigen sich mit dem Transport von Menschen und Gütern, der Versorgung mit Strom, Gas und Wasser oder auch dem Betrieb von Bädern und der Beseitigung von Müll. Weiter erklärt Alfred von Oppenheim, Bei ihrer Gründung 1960 waren die Stadtwerke noch ein kleiner PKW, der durchaus seinen Zweck erfüllte. Im Laufe der Jahre ist das kleine Auto mit dem ständigen Zukauf von nicht passendem und gänzlich überflüssigem Equipment völlig überlastet worden. Würde man dieses wenigstens teilweise verkaufen, so wäre genug Geld vorhanden, um so manches Loch in den Straßen zu flicken. Die Kölner Presse berichtet prompt: Privatisierungsdebatte nach Rede des IHK-Präsidenten, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Worüber im Stadtanzeiger nichts zu lesen ist: Die Oppenheim Bank gehört zu jenen Geldinstituten, die mit dem Verkauf von öffentlichem Eigentum prächtig verdienen. Nicht nur, wenn es um Wohnungsgesellschaften geht. Oppenheim erhält in vielen Städten den Auftrag, einen Käufer für zumindest Teile der Stadtwerke zu suchen. Zum Beispiel in Göttingen, Ingolstadt, Hanau, Cuxhaven, Lübeck. Oppenheim mischte auch mit, als die Stadt Solingen einen Teil ihrer Stadtwerke der SWS verkaufte. Seit 2002 gehören 49,9% der Anteile einem börsennotierten Unternehmen, der Mannheimer MVV Energie AG. Die Solinger hofften damals, der Teilverkauf würde eine strategische Allianz schaffen. Zum Wohle der Stadtwerke und ihrer Kunden. Und heute? Wie fällt die Bilanz der Partnerschaft aus? Sollen die Stadtwerke weiter mit den Mannheimern kooperieren? Einen anderen Partner suchen? Anteile zurückkaufen? Bis heute heiß umstrittene Themen in Solingen. Das, was eigentlich man von Mannheim erwartet hatte, da kommen neue Ideen, da kommen neue Perspektiven, da werden neue Geschäftsfelder entwickelt, davon ist eigentlich nichts übrig geblieben. Sagt Josef Neumann, heute Abgeordneter der SPD im Düsseldorfer Landtag. Damals, als es um den Teilverkauf der Stadtwerke ging, saß Neumann für die Gewerkschaft ÖTV im Aufsichtsrat der Stadtwerke, stimmte gegen die Teilprivatisierung. Heute klagt der Sozialdemokrat, die MVV-Chefs drängen darauf, dass die Stadtwerke Solingen eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften. Denn die Erträge fließen zur Hälfte nach Mannheim. Dieses Geschäftsmodell habe den Arbeitsplatzabbau in Solingen verstärkt, sagt der SPD-Mann. Als ich in die Stadtwerke damals kam, waren wir im Versorgungsbereich um die 700. Wir befinden uns heute etwa in der Hälfte dieser Plätze. Aktuell seien weitere 80 Stellen in Solingen bedroht. Die Jobs könnten nach Mannheim verlegt werden. Das fürchtet der Betriebsrat der Stadtwerke. SWS-Mitarbeiter zittern um Jobs. Mehr Rendite, mehr Einfluss. Der Poker zwischen den Gesellschaftern geht weiter. Kommunalpolitiker der Solinger CDU sind zwar dafür, die Zusammenarbeit mit den Mannheimern fortzusetzen, doch auch die Christdemokraten sehen Handlungsbedarf. Und welche Rolle haben die Oppenheim-Banker damals gespielt? Naja, das Bankhaus Oppenheim hat letztendlich diesen Prozess, damals diesen Verkaufsprozess gesteuert. Die Mitarbeiter sind so aufgetreten, wie ich mir halt Bankleute vorgestellt hatte, als Gewerkschaftsvertreter letztendlich, ja. Nun, es waren sehr nette, sehr gut gekleidete Herren natürlich, klar, ja. Neumann sagt, klar, sie wollten am Verkauf vor allem verdienen. Die Bankvertreter haben sicherlich hier mehr die Interessen des Verkaufspreises und des Verkaufserlöses auch gesehen, weil davon zu einem nicht unerheblichen Teil auch ihr Honorar abhing. Der Teilverkauf brachte der Stadt damals einen Erlös von umgerechnet 125 Millionen Euro. Die Oppenheim Bank erhielt 2,5 Millionen Euro als Honorar für ihre Dienste. Im Jahr 2005 erklimmt die Oppenheim Bank neue Höhen. Sie kauft für 600 Millionen Euro die BHF Bank und wird damit Europas größte Privatbank. Oppenheim beschäftigt nun über 3000 Menschen und verwaltet Vermögen im Wert von rund 100 Milliarden Euro. Neue Niederlassungen entstehen, zum Beispiel im Zentrum von Prag, am Wenzelsplatz. Zur Eröffnung der neuen Repräsentanz am 10. November 2005 lassen sich die Kölner Bankiers feiern wie die Könige. in einem Festsaal der Prager Burg. Der spanische Saal bot eine prachtvolle Kulisse für die Eröffnungsfeier, zu der rund 300 Gäste geladen waren. Zum Kreis derer, die in der Bank das Sagen haben, gehört inzwischen auch ein Troisdorfer Unternehmer. Josef Esch, ein ehemaliger Maurerpolier. Die Zeitschrift Cicero wird später über ihn schreiben: Die Bankhinterbliebenen vergleichen ihn mit Rasputin, mit einem Hypnotiseur, der sich die denkfaule Elite gefügig gemacht habe. Esch hat sich in die schlaffe, reiche Familie gebohrt, wie ein Borkenkäfer in kranke Bäume. Bereits in der Ära Alfred von Oppenheims hatte die Bank begonnen, Geschäfte mit Josef Esch einzufädeln. Immobiliengeschäfte. 1995. Der Fonds Köln-Deutz Arena und Mantelbebauung mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 960 Millionen Mark wird aufgelegt. Dieser Oppenheim-Esch-Fonds finanziert die Köln-Arena plus neuem Kölner Rathaus. Anschließend wird das Rathaus auf 30 Jahre an die Stadt Köln vermietet. Ein Geschäft, das auf Kritik stößt. Die Mieten seien viel zu hoch, heißt es. Und der Steuerzahler werde geschröpft, damit Reiche Kasse machen können. Doch Oppenheim und Esch schieben immer neue Immobilienfonds an. 1998. Der Grundstein für den Bau des Medienzentrums Koloneum in Köln-Ossendorf wird gelegt. Wie bei der Köln-Arena wird das Projekt vom Bankhaus Oppenheim und der Oppenheim-Esch-Holding getragen. 1998 wechselt der ehemalige Kölner Oberstadtdirektor Lothar Ruschmeier zur Oppenheim-Esch-Holding. Soll Ruschmeier etwa seine guten Kontakte in der Politik nutzen, damit Oppenheim und Esch noch mehr lukrative Bauaufträge an Land ziehen können? Tatsache ist, Oppenheim-Esch erhält den Auftrag, die neuen Kölner Messehallen zu bauen. Doch dieser Deal entwickelt sich zum bundesweiten Skandal. Die Vorwürfe lauten, Oppenheim und Esch hätten die Baukosten viel zu hoch angesetzt, zum Schaden der Messegesellschaft, die mehrheitlich der Stadt Köln gehört. Und der Auftrag ging ohne Ausschreibung an Oppenheim-Esch. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Europäische Kommission klagt. Ein Stoff, wie geschaffen auch für die Karnevalisten der Kölner Stunksitzung. Deren Sketch von 2006 zeigt eine Stadt, in der italienische Verhältnisse herrschen, mit dem Oppenheim-Patriarchen als Mafia-Boss. Don Oppenheim! Lolo Rosmario, meine treue Buchhalter. Don Oppenheim, ich habe gerade die Bilanzen für diesen Monat gemacht. Erstens, Bau der Kölner Messehallen inklusive garantierte Mieten von 750 Millionen Euro für die nächsten 30 Jahre macht 610 Millionen für die Familie Don Cash in the Tash. Zweitens, Köln Arena. Lolo, ja. Manchmal glaube ich, du hast nur Geld in deinem Kopf. Auch der damalige Oberbürgermeister Fritz Schrammer bekommt sein Fett weg. Lolo, ich habe mal eine Frage wegen dem Zettel, den er mir das letzte Mal mitgegeben hat. Wegen dem Bau von der Messehalle, wo drin steht, ich soll irgendwas nicht ausschreiben. Das ist doch Quatsch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Auf dem Zettel sind überhaupt keine Abkürzungen drauf. Was soll ich denn da ausschreiben? Die Karnevalisten nehmen auch Verlagschef Alfred Neven-Dumont auf die Schippe. Sie kritisieren, dessen Zeitungen vermieden lange, kritisch über die Oppenheim-Esch-Fonds zu berichten, weil der Verlagschef selbst zu den Investoren gehörte. Ein Vorwurf, zu dem Alfred Neven-Dumont sich nicht äußert. Federico, du hast so viele Fragen. Piccolo Alfredo Nevia-Dumont, meine Pressepate, hilf ihm. Federico, zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf. Es ist alles in Ordnung. Sag mal, warum willst du denn unbedingt mehr wissen, als in meinen Zeitungen steht? Stimmt, da steht ja gar nichts drin. Ist das extra? Federico, meine Zeitungen schreiben nichts über die Geschäfte der Familie. Das ist eine Frage der Ehre. Madeleine Schickedanz, Quelle-Erbin, Milliardärin. Auch sie gehört zu den Oppenheim-Kunden. Ihr Vermögen lässt sie von Josef Esch verwalten. Im Jahr 2003 besitzt Madeleine Schickedanz rund 36% der Aktien von Karstadt Quelle. Der Handelskonzern schwächelt, benötigt Geld für eine Kapitalerhöhung. Die Quelle-Erbin schießt frisches Geld dazu, finanziert über einen Kredit der Oppenheim-Bank. Was sie später bereuen soll. Denn ich war ja eigentlich durch die Kapitalerhöhung 2004 schon in einer ziemlichen Abhängigkeit von Bankhaus Oppenheim und Herrn Esch. Gesteht Madeleine Schickedanz in einer Fernsehdokumentation des WDR. 2005 entscheidet die Quelle-Erbin, ihren Aktienanteil weiter aufzustocken. Wieder finanziert durch die feine Kölner Privatbank. Für Kredite, die Madeleine Schickedanz aufgenommen hat, bürgen, laut Presseberichten, auch Oppenheim-Leute als Privatpersonen. Langsam entsteht ein Klumpenrisiko. Das Kalkül der Oppenheim-Banker? Karstadt-Quelle. Inzwischen Teil des Arcandor-Konzerns, wird mit Hilfe des neuen Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff saniert. Dadurch steigt die Arcandor-Aktie. Die Banker und Frau Schickedanz machen ein gutes Geschäft. Klumpenrisiko. Doch Arcandor erholt sich nur vorübergehend. 2008 verliert die Aktie dramatisch an Wert. Was die Oppenheim-Bank in große Gefahr bringt. Denn sie ist inzwischen Mehrheitseignerin des Kaufhaus- und Handelskonzerns. Klumpenrisiko. Im Juni 2009 ist Arcandor gezwungen, Insolvenz anzumelden. Saal Oppenheim gerät in Schieflage und wird von der Deutschen Bank geschluckt. Was Inflation, Nazis und Zweiter Weltkrieg nicht schafften, das gelingt der Führungsriege um Christopher von Oppenheim. Die größte Privatbank Europas verliert nach 220 Jahren ihre Unabhängigkeit. Heute beschäftigt die Bank nur noch 1.000 Mitarbeiter. Es waren mal um die 3.000. Der gesamte Bereich Investmentbanking wurde verkauft oder abgewickelt. Das Ende der feinen Oppenheims. Damit nicht genug. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen die ehemaligen Oppenheim-Verantwortlichen. Im Herbst 2010 werden Wohnungen und Büros durchsucht. Im Dezember 2011 kommt es zur ersten, einen Teilkomplex umfassenden Anklageerhebung. Der Tatvorwurf? Untreue in einem besonders schweren Fall, beziehungsweise der Beihilfe hierzu. Die Angeschuldigten sind Christopher von Oppenheim, Matthias Graf von Krockow und Friedrich Karl Jansen. Außerdem Dieter Pfund, der von Frankfurt aus für das Investmentbanking zuständig war. Und Josef Esch. In der Anklage geht es um angebliche Geschäfte mit zwei Immobilien in Köln. Eine davon liegt im Kölner Nobelviertel Marienburg. Am Straßenrand parkt der schwarze PKW einer Wach- und Sicherheitsfirma. Alte Bäume, stattliche Villen. An vielen Klingelschildern steht kein Name. Stattdessen Privat oder Hausmeister. Eine besonders prachtvolle Villa soll von der Oppenheim Bank zu einem erhöhten Preis erworben worden sein, berichtet Spiegel Online. Anschließend habe die Bank das Anwesen Luxus saniert. Jean von Oppenheim wohne in diesem fürstlichen Ambiente, berichtet Spiegel Online. Die Miete zahle ihr Sohn, Christopher von Oppenheim. Doch diese Miete, zu leisten an die Bank, sei viel zu niedrig ausgefallen. Gesamtschaden für die Bank, laut Anklage, 8,6 Millionen Euro. In einem zweiten Fall wird den Angeschuldigten vorgeworfen, eine Kölner Büroimmobilie für die Bank zu einem stark überhöhten Preis angemietet zu haben. In diesem Fall betrage die Miete doppelt so viel wie ortsüblich, meldet die Deutsche Presseagentur. Vermieterin ist ein Oppenheim-Esch-Fonds, an dem auch drei der Angeschuldigten beteiligt sein sollen. Die Staatsanwaltschaft weiter. Aufgrund der auf 30 Jahre vereinbarten Laufzeit des nicht kündbaren Mietvertrages beläuft sich der Bank insgesamt entstandene Schaden auf ca. 59 Millionen Euro. Und? Das Gesetz sieht für diese Taten jeweils Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vor. Josef Esch bestreitet den Vorwurf, die Bank habe die Büroimmobilie zu einem überhöhten Preis angemietet. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf eine falsche Bewertungsmethode, lässt er mitteilen. Die Anwälte von Dieter Pfund erklären, unser Mandant hatte weder Kenntnis von besagtem Mietvertrag, noch hat er diesen unterschrieben. Und? Am Oppenheim-Esch-Fonds, der von angeblich überhöhten Mieten profitiert haben soll, war Dieter Pfund persönlich nicht beteiligt. Auch mit dem Abschluss des Mietvertrags für die Villa in Marienburg hatte er nichts zu tun. Zudem ist der Vorgang um diese Immobilie nicht Gegenstand der bevorstehenden Anklage gegen Herrn Pfund. Es droht weiteres Ungemach. Madeleine Schickedanz verlangt unter anderem mehr als 2 Milliarden Euro Schadensersatz. Ihre Vorwürfe richten sich gegen Josef Esch und 13 weitere Personen. Esch hält die Anschuldigungen für unbegründet. Außerdem, ehemalige Miteigentümer der Bank, darunter die Nachfahren von Robert Pferdmenges, verloren viel Geld durch die Beinahe-Pleite der Bank. Sie haben Strafanzeige erstattet. Gegen Friedrich Karl Janssen und Dieter Pfund. Beide hätten gewusst, dass der Jahresabschluss für 2008 falsch war. Insofern hätten sie die Miteigentümer getäuscht. Mit der Folge, dass Janssen und Pfund einen überhöhten Preis beim Verkauf ihrer Bankanteile erzielt hätten. Janssens Anwalt erklärt dazu, der Jahresabschluss wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert. Den Wert der Anteile ermittelte ein Wirtschaftsprüfer. Die Gremien der Bank stimmten dieser Bewertung zu. Janssen hatte auf das Ergebnis keinen Einfluss. Er hat also niemanden getäuscht. Ähnlich argumentiert der Anwalt von Dieter Pfund. Er setzt hinzu, der Jahresabschluss von 2008 wurde bislang weder zurückgenommen noch eingeschränkt. Und die Familieneigentümer der Bank erklärten sich mit dem Rücknahmepreis für die Bankanteile Dieter Pfunds einverstanden. Dieser Preis war nicht verhandelbar. Christopher von Oppenheim und Matthias Graf von Krokow wollen sich derzeit nicht äußern. Anklage der Staatsanwaltschaft. Weitere Klagen von Ex-Eigentümern und Investoren. Wann all dies vor Gericht ausgetragen wird, ist bisher nicht bekannt. Ursprünglich war von 2012 die Rede. Time to say goodbye. Fest steht jedoch, die ehemals Verantwortlichen der Oppenheim Bank und Josef Esch erleben ungemütliche Zeiten. Ausgang? Ungewiss. Abgesang auf eine Bank. Aufstieg und Fall der Kölner Privatbank Saal Oppenheim. Ein Feature von Matthias Holland-Letz. Es sprachen Nicole Engeln und Andreas Grotgar. Technische Realisation Matthias Fischenich und Janett Wirz-Fabian. Regieassistenz Lars Zastrow und Jasmin Schäffler. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Marita Knipper. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.